Willkommen bei ePlus. Das Plus der Stadt. Hallo zur dritten Folge des Podcasts auf ePlus. Wir haben schon zwei Podcasts gemacht. Das ist allerdings schon ein bisschen her. Ich glaube, das war sogar in den Anfangstagen der Seite. Und das ist wirklich schon ein paar Tage her. Ich bin Carsten und führe durch diesen Podcast. Und wir haben vor, oder ich habe vor, oder das Projekt hat vor, je nachdem, wie man es haben möchte, ein paar Leute zu interviewen, zu Wort kommen zu lassen, die gerade in der Jugendarbeit aktiv sind, obwohl während der Corona-Krise, die sehr viele Angebote einschränkt oder zunichte macht gerade, trotzdem aktiv sind. Und da ist so ein Podcast eine ganz gute Möglichkeit, weil den kann man von zu Hause aus machen und führen. Und auf die Art und Weise kann man vielleicht auch ein bisschen Kontakt halten zu den Leuten, zu denen man normalerweise Kontakt hält. So, lange Einführungsrede. Das ist auch, fühlt sich wie ein neuer Podcast an, weil die ersten Podcasts will ich ein paar Jahre schon her sind. Wir fangen trotzdem mit der Nummer 3 an, um einfach bei der Zählweise zu bleiben. Am Anfang hatte der Podcast einen eigenen Namen, das fand ich im Nachhinein ein bisschen überflüssig. Branding ist eine schöne Sache, also den Sachen einen Namen zu geben, der wiedererkennbar ist, aber es bringt, glaube ich, auch nicht so viel für ein einziges Projekt, mehrere Sachen unbedingt zu branden. Also bleiben wir bei ePlus als Name des Podcastes und als solcher sind wir auch bei Instagram und bei Instagram sind wir sowieso, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter unter dem Namen. Wir sind aber auch bei Spotify erreichbar und bei Apple Podcasts, also das ehemalige iTunes. Das heißt, wenn ihr einfach eine Podcast-App auf euer Handy runterladet und dort sucht, sollte das unser Podcast zu finden sein. Einfach, wenn wir ePlus zusammen schreibt, weil diese Podcast-Programme normalerweise die Suchen über die iTunes-Seite vollzieht. Das heißt, wenn man da gelistet ist, kommt man auch in die einzelnen Apps raus. An Nachrichten können wir noch verkünden. Es gibt eine erste offene, also hingekriegte Verlegung. Und zwar wollte das Sola Langenbeck ins Fort Fun, und zwar am 21.04. Und der Termin hat sich verlegt, oder man hat ihn verlegt, auf den 10. Oktober 2020. Das ist ein Freizeitpark und Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren sind eingeladen, dorthin mitzukommen. Man kann sich anmelden über die Seite sola-langenbeck.de und man kann sich bei dieser Seite melden, entweder über info@ip.plus, wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt, aber wenn ihr könnt auch eine Frage stellen auf unseren Anrufbeantworter, der erreichbar ist unter der 05451 954 2750 und gleichzeitig ist das auch unsere Nummer des WhatsApp-Accounts. Deswegen sage ich die ganz einfach nochmal, das ist die 05451 954 2750. Wir sind als Projekt für Jugendliche natürlich auch angehalten, alternative Möglichkeiten anzubieten. WhatsApp kommt derzeit in Frage, weil es einfach sehr viele benutzen. Aber indem man einfach die Nummer anrufen kann, würde man einfach WhatsApp umgehen. Das heißt, man muss nicht WhatsApp benutzen, aber wer das einfacher findet, bei WhatsApp eine Audionachricht an uns zu schicken, der kann das auf diesem Wege tun. Und da dürfen aber auch gerne die Eltern befragt werden, ob diese Art der Verwendung jetzt familienintern für gut erachtet wird oder nicht. Ich empfehle WhatsApp ja eigentlich nicht. Von den Funktionen her ist es noch immer sehr vielfältig. Man kann ja Audiotelefonie darüber machen. Das können nicht viele andere Messenger. Es ist angeblich verschlüsselt. Das weiß man halt nicht ganz genau, wie gut verschlüsselt das ist. Und es geht halt über Amerikaland. Und das will man vielleicht auch nicht unbedingt, dass man seine private Kommunikation immer über ein anderes Land schickt. Deswegen empfehle ich eigentlich immer als schöne Alternative Delta.chat. Das ist auch gleich die Adresse. Also das Projekt heißt Delta Chat, ein deutsches Projekt, das ein Messenger über eine App, die mit dem E-Mail-Programm oder mit einer E-Mail-Adresse verbunden ist. Das heißt, die Mitteilungen gehen einfach über euer E-Mail-Postfach. Da kann man sich eine neue E-Mail-Adresse für besorgen. Oder man nimmt die andere und stellt dann einen Filter ein, dass halt diese verschlüsselten Nachrichten relativ fix gelöscht werden. Oder man exportiert seinen Verschlüsselungsschlüssel, heißt das so, ich weiß es nicht, den PGP-Key in ein E-Mail-Programm wie Thunderbird und kann die Nachrichten auch dann über das E-Mail-Programm gucken. Aber bei Delta Chat gibt es auch ein einfaches Programm, und ich glaube für Linux und für Windows und für Apple wahrscheinlich auch, sodass man das Programm einfach runterlädt und auf dem Desktop angucken kann. Also man ist gar nicht auf die App angewiesen. Im Grunde ist es ein E-Mail-Programm, über das man natürlich nicht telefonieren kann. Das werden die E-Mail-Provider an Kapazität nicht hergeben, aber ein schönes Alternativprogramm. Und es ist auch nicht schlimm, einfach mal eine zweite Kommunikations-App auf dem Handy installiert zu haben. Vor allen Dingen ist es auch nicht so schwer und die ist eigentlich auch nicht so speicherintensiv. Das war's fürs Erste mit dieser ersten Folge. Wir fangen jetzt an zu gucken, wer mit uns reden möchte. Und wenn wir Pech haben, war das die erste Folge für eine lange Zeit. Aber wir hoffen mal, dass ein paar Leute darauf einsteigen und deswegen melden wir uns so schnell wie es geht wieder mit diesem Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dies war eine Sendung von ePlus, der Jugendseite der Stadt Ibbenbüren.